zu meinem Herzen zurückbringen. Werd ich die Treue in Beständigkeit in den Staub gesetzt, mit Staub genährt. Aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Macht, ein weißes Gewand ist die Siegesfreude. Die Tür öffnet sich am Ende der Nacht. Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Der Morgenstern hat gesiegt über die Schlange und die Welt. Der Löwe hier, ein Lamm in meiner Seele im Traum, er längst begann. Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Die wilden Tiere der Erde, Abgründe, Apollyon, Verwüstung, siebenmal vielzählige Zahl, Tempel des Himmels, reines Licht, ich sah. Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Die weite Erde und die geliebte Stadt, trinitarische Geburten mit in dem Leib des Geistes, Wasser des Lebens kommt, Wasser des Lebens kommt, Wasser des Lebens kommt, Wasser des Lebens kommt. Zu meinem Herzen zurückbringen, werd ich die Treue in Beständigkeit in den Staub gesetzt, mit Staub genährt. Die wilden Tiere der Erde, Abgründe, Apollyon, Verwüstung, siebenmal vielzählige Zahl, Tempel des Himmels, reines Licht, ich sah.